Corona-Profiteure weltweit im Aufwind von Elisabeth Voss. Die Pandemie hat bislang einen Machtgewinn für die ohnehin Mächtigen gebracht. Doch auch Gegenkonzepte werden diskutiert. Mit jeder Krise nehmen Spaltungen zu. Zwischen oben und unten und zwischen Nord und Süd. Zwischen denen, die profitieren und denen, die das oft ohnehin schon zu wenige verlieren. Auch Corona und die Eindämmungsmaßnahmen treffen nicht alle gleich. Profiteure sind globale Konzerne, allen voran die Pharma- und Digitalwirtschaft, einschließlich des Onlinehandels. Auch die Umsätze der Rüstungsindustrie stiegen im Corona-Jahr 2020 kräftig an. BMW und andere machten dank Kurzarbeitergeld Millionengewinne, die sie als Dividenden auszahlten. So werden die Reichen immer reicher und die öffentliche Hand verschuldet sich. Die Umverteilung von unten nach oben und von öffentlich zu privat ist nicht neu. Konzerne wie Microsoft führen Gewinne steuersparend an gemeinnützige Stiftungen ab, beispielsweise an die Bill & Melinda Gates Stiftung. Diese legt ihre Stiftungsmittel zum Beispiel in Pharmakonzernen an und finanziert aus den Dividenden Impfprogramme, bevorzugt in öffentlich-privaten Partnerschaften, ÖPP, also gemeinsam mit der öffentlichen Hand und mit öffentlichen Geldern. Wenn die Impfstoffe von den Unternehmen eingekauft werden, an denen die Stiftung Anteile hält, fließen weitere Dividenden ins Stiftungsvermögen für weitere wohltätige Zwecke. Und so wächst und wächst das Vermögen. Die Gates-Stiftung ist der größte private Finanzier der Weltgesundheitsorganisation WHO. Durch ihre finanzielle Macht nehmen solche Stiftungen nicht nur direkt Einfluss darauf, um welche Probleme sich gekümmert werden soll und um welche nicht, sondern lenken auch die Verwendung öffentlicher Mittel in Partnerprojekte. Pandemieszenario Event 201 für Privatisierungen. Im Oktober 2019 wurde im Center for Health Security, CHS, der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität ein Szenario für eine weltweite Grippepandemie unter dem Namen Event 201 erstellt. Gründer und Finanziers des CHS sind neben der WHO eine Reihe privater Stiftungen. Das Szenario einer Corona-Epidemie mit weltweit 65 Millionen Toten wurde in Kooperation mit der Bill & Melinda Gates Stiftung und der Schweizer Stiftung Weltwirtschaftsforum durchgeführt. Es sollte offensichtlich dazu dienen, Privatisierungen und neoliberale Umstrukturierungen des globalen Gesundheitswesens mit dem Anstrich von Wissenschaftlichkeit voranzutreiben. Die Empfehlungen zielten auf eine schon vorsorglich verstärkte Zusammenarbeit von Regierungen und privaten Unternehmen in ÖPPs zur Erforschung von Impfstoffen und zur Bekämpfung von Falschinformationen. Medienunternehmen sollten im Falle einer Pandemie schnell mit den gewünschten Botschaften und Informationen überflutet und Falschmeldungen auch technisch unterdrückt werden. Ein unsichtbares Netz von Abhängigkeiten und Dominanz. Auf der Fachtagung Win-Win oder Win-Lose der Deutschen Plattform für globale Gesundheit im November 2019 in Berlin wurde Kritik an solchen ÖPPs formuliert. Anna Holzscheiter, Professorin an der TU Dresden und Leiterin einer Forschungsgruppe für globale Gesundheit am Wissenschaftszentrum Berlin, WZB, betonte in ihrem Einführungsvortrag: Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass gerade in der globalen Gesundheitspolitik die Verflechtungen zwischen den großen privaten Stiftungen Gates, Wellcome Trust, Open Society Foundation und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, den Medien und der Wissenschaft so dicht geworden sind, dass man von einem unsichtbaren Netz von Abhängigkeiten und Dominanz sprechen kann. Die Privaten würden nicht nur finanzieren, sondern auch Themen und Begriffe setzen. Ganz selbstverständlich ginge es dann um Ökonomisierung und Effizienz. Gesundheitsfragen würden entpolitisiert. Als Not-for-Profit-Akteure, die angeblich nicht auf Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet seien, würden sie ihre vermeintlich alternativlosen, marktbasierten Lösungen durchsetzen, ohne demokratische Legitimation. Die Vereinten Nationen im Zangengriff der Konzerne. Im Sommer 2019 hatten die Vereinten Nationen mit dem Weltwirtschaftsforum ein strategisches Partnerschaftsabkommen zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung abgeschlossen. Namhafte NGOs wie das Transnational Institute, FIAM und Friends of the Earth reagierten alarmiert und forderten die UN auf, das Abkommen zu kündigen, um sich nicht dauerhaft mit Konzernen zu verbinden, die selbst Verursacher der sozialen und ökologischen Krisen seien. Ziel des Weltwirtschaftsforums sei es, die Rolle der Staaten zu schwächen und den politisch gesteuerten Multilateralismus in ein Multi-Stakeholder-System umzuwandeln, in dem private Unternehmen an globalen Entscheidungen beteiligt werden. Mehr als 400 Organisationen unterzeichneten den offenen Brief. Angesichts der Corona-Krise wurde die Aufforderung zur sofortigen Beendigung der Partnerschaft im Frühjahr 2021 erneuert. Es sei typisch für diese Zusammenarbeit, dass die reichsten Länder sich durch exklusive Verträge mit privaten Pharmaunternehmen Impfstoffe gesichert hätten, während die Verteilung der Impfstoffe an die Ärmsten an die neue Multi-Stakeholder-Gruppe COVAX ausgelagert wurde, die zwischen Impfstoffherstellern, der Gates-Stiftung und den Gesundheitsbedürfnissen der Bevölkerung vermitteln solle. Statt sich weiter an die globalen Konzerne auszuliefern, müssten die Staaten ihre Regierungsführung partizipativ im öffentlichen Interesse gestalten. Für einen besseren Kapitalismus, Great Reset und Social Business. Auch Wirtschaftsmächtige sehen angesichts der multiplen Krisen, dass es so nicht weitergehen kann. Unter der Bezeichnung The Great Reset propagiert das Weltwirtschaftsforum einen Neustart von Wirtschaft und Gesellschaft nach der Pandemie, mit dem, wie auf Knopfdruck, alles gut werden soll. Unternehmen sollen nicht mehr ihren Aktionären dienen, sondern allen Beteiligten nützen. Der Kapitalismus soll grün und sozial werden. 2020 hat das Weltwirtschaftsforum Annalena Baerbock in sein Führungskräfteprogramm Young Global Leaders aufgenommen, in dem es seit 1992, damals unter dem Namen Global Leaders for Tomorrow, vielversprechende Persönlichkeiten im Interesse öffentlich-privater Partnerschaften vernetzen und darin unterstützen möchte, die Welt zu verbessern. Auch Angela Merkel hat in den 1990er Jahren das Programm durchlaufen. 2016 wurde Gesundheitsminister Jens Spahn aufgenommen. Auch die Social Business Bewegung möchte die Welt verbessern. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat schon 1998 gemeinsam mit seiner Frau Hilde die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship als Schwesterorganisation des Weltwirtschaftsforums gegründet. Sie möchte soziale Innovationen beschleunigen, indem sie führende SozialunternehmerInnen unterstützt und vernetzt, die soziale Probleme mit unternehmerischen Mitteln lösen möchten. Mit solchen Geschäftsmodellen werden jedoch bestenfalls Symptome gelindert, wenn marktgerechte Ansätze auf die Probleme ausgewählter Zielgruppen ausgerichtet sind, von oben nach unten und ohne demokratische Legitimation. Finanzinvestor BlackRock, ein Konzern, dem die Welt gehört. Mit dem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus sind neue Akteure ins Spiel gekommen. Fondsgesellschaften sammeln unvorstellbare Geldmengen ein und beteiligen sich damit an Banken und Unternehmen und auch gegenseitig aneinander, wie der Kölner Publizist Werner Rügemer detailreich beschrieben hat. Der größte von ihnen, BlackRock, ist an nahezu allen wichtigen Unternehmen beteiligt, war beispielsweise auch beteiligt an Wirecard und dessen größtem Kreditgeber Goldman Sachs, sowie an der Ratingagentur Moody's, auf deren Analyse hin die Kreditwürdigkeit von Wirecard festgestellt wurde. BlackRock berät die Zentralbank FED in den USA und die Europäische Zentralbank EZB, welche die 750 Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen aus dem Wiederaufbauprogramm der Europäischen Union ausreicht. Der Finanzinvestor ist Aktionär in Öl- und Kohlekonzernen, in Rüstungsunternehmen und im Agrobusiness und berät gleichzeitig die Europäische Kommission in Nachhaltigkeitsfragen. Mit nachhaltigen Geldanlagen möchte BlackRock nach der Pandemie ökologische und soziale Probleme lösen. Unter dem Titel »Der Konzern, dem die Welt gehört«, haben JournalistInnen der Europäischen Mediengenossenschaft Investigate Europe umfangreiche Recherchen zum Finanzinvestor BlackRock zusammengetragen. Dieser habe eine größere Wirtschaftsmacht als nahezu alle Staaten der Welt. Im September 2020 fand in Berlin ein BlackRock-Tribunal statt, initiiert von dem kurz darauf verstorbenen Politikprofessor Peter Grotian und Werner Rügemar. Nach der Beweisaufnahme verlangte das Urteil des Tribunals die Auflösung des Unternehmens und die Offenlegung aller Geschäftsunterlagen. Volkswirtschaftlich nützlichen Teile sollten in öffentliche Hand überführt und demokratisiert werden. Eine Fortsetzung ist geplant. Daten als profitabler Rohstoff. Die ohnehin schon alltagsbestimmende Digitalisierung hat mit Corona einen weiteren Schub und eine scheinbar alternativlose Akzeptanz erfahren. Der Onlinehandel boomt. Mit Verweis auf den Infektionsschutz soll mit Karten statt Bargeld bezahlt werden. Eintrittskarten für Kultur- oder Schwimmbäder sind zunehmend nur online zu erwerben. Statt Präsenzunterricht oder persönlicher Treffen wird die Kommunikation in Videokonferenzen distanziert und körperlos, auf Worte reduziert. Keine Pausengespräche und kein persönlicher Augenkontakt mehr, der doch auch ohne Worte so viel sagen kann. Jede digitale Handlung legt Spuren, die in großen Mengen, Big Data, gesammelt das ermöglichen, was die Digitalindustrie euphemistisch als künstliche Intelligenz bezeichnet. Auch wenn es nur Geräte sind, die mit Algorithmen mechanisch Schlussfolgerungen ziehen, so stellen doch die Daten einen profitabel verwertbaren Rohstoff dar. Um riesige Datenmengen verarbeiten zu können, wird der neue Mobilfunkstandard 5G flächendeckend ausgebaut, obwohl Gesundheitsrisiken nicht ausgeschlossen werden können, wie die NGO-Diagnose Funk immer wieder betont. Und wer fragt schon nach Datenschutz, wenn es dem Schutz vor Corona dient? Massenhafte Corona-Tests produzieren massenhaft Daten. Die Gruppe Zerforschung fand mehrfach Datenlecks und konnte zigtausende Testdaten auslesen. Auch die Luca-App weist Sicherheitslücken auf. Der Chaos Computer Club kritisierte: zweifelhaftes Geschäftsmodell, mangelhafte Software, Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe. Seit dem Jahr 2000 verleiht Digital Courage den Schmähpreis Big Brother Award. Ein Preisträger 2021 ist die Proctorio GmbH für den vollautomatischen Prüfungsaufsichtsservice, der mithilfe der Überwachung der Blicke von Studierenden bei Online-Prüfungen Täuschungsmanöver erkennen soll. Die Doktorlib GmbH wurde für die Vermittlung von Arztterminen über ihre Plattform ausgezeichnet, weil sie die Daten unter Missachtung der Vertraulichkeitsverpflichtung verarbeitet und für kommerzielle Marketingzwecke nutzt. Einen Preis erhielt auch der Philosoph und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Julian Nieder-Rümelin, für seine öffentlich mehrfach geäußerte Behauptung, dass Datenschutz die Bekämpfung von Corona erschwert und Tausende von Toten zu verantworten habe. Demgegenüber betont Laudator Padelun, Pseudonym eines Künstlers und Netzaktivisten: Datenschutz tötet nicht. Datenschutz ist die dünne Membran, die uns alle vor der Barbarei staatlicher und kommerzieller Übergriffigkeiten schützt. Der aktuelle Skandal um die Spionagesoftware Pegasus bestätigt dies. Mit Corona hat die Geld- und Machtkonzentration sich verschärft. Biotechnologische und digitale Lösungen für die emotional hoch aufgeladene Bedrohung sind nahezu unhinterfragbar geworden und bekommen damit ebenso wie ihre industriellen Anbieter, eine Akzeptanz, die profitable Geschäfte auch für absehbare zukünftige Krisen verspricht. Das kann gar nicht genug angeprangert werden. 1973 erschien von Bernd Engelmann und Günter Wallraff das Buch »Ihr da oben, wir da unten«. Die Verhältnisse schienen klar. Heute wird denjenigen, die Eliten kritisieren, oft viel zu schnell vorgeworfen, Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Dabei ist doch dieses Gefühl, dass die da oben ihre eigenen Interessen verfolgen und sich bereichern, zutreffend und legitim, auch wenn es nicht mit Sachkenntnis und gewählten Worten formuliert wird. Corona hat gezeigt, wie verletzlich das ist, was hierzulande bislang als alltägliche Normalität galt. Dass existenzielle Bedrohungen andernorts längst zum Alltag gehören, verweist auf die Ignoranz der Nutznießenden einer imperialen Lebensweise.